Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Meine Lieben, wir sind wieder da. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute Nacht. Meine Standardfrage, wenn wir offene Sendung haben, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten hier in der Sendung? 0130 2911, das ist die Telefonnummer, kostenfrei für euch. Und die kostenfreie Faxnummer 0130 1151 22. Heike, 23. Ja, hallo Jürgen. Ja, guten Morgen Heike. Guten Morgen, ja. Dein Thema? Mein Thema, Jungfrau noch mit 23, fast 24. Jungfrau noch mit 23, ja. Ist ja nicht so schlimm. Ja, eigentlich nicht, aber die Panik dann das zu sagen, wie die Umwelt reagiert, ist doch schon immer da. Ja, also du bist noch Jungfrau mit 23. Ja. Warum? Ja. Also ich hatte zwar schon mal einen Freund, war auch schon anderthalb Jahre verlobt. Anderthalb Jahre verlobt? Ja. Aha. Aber das war dann nicht so das Wahre und ich hatte damals auch die Einstellung, so kein Sex vor der Ehe und so weiter und das wollte ich nicht und das Gefühl war auch nie da, dass ich das von mir aus irgendwie wollte. Und also was ist zwischen euch passiert? Wie weit ging's? Bisschen kuscheln? Bisschen kuscheln, anfassen und aber Petting-mäßig und so ging nichts ab? Doch, das auch. Das auch schon? Ja, aber nur nicht miteinander geschlafen, weil ich es nicht wollte. So auf die letzte Bastionenseite noch nicht gestiegen? Dann. Ja, dann habe ich immer gestreikt. Warum? Warum? Also ich wollte das nicht. Das Gefühl war nicht da und mich hat das alles auch angewidert. Angewidert? Ja, also ich konnte... Hat dir der Sex, den du dann hattest mit deinem Freund, in dem Rahmen auch keinen Spaß gemacht? Nein, überhaupt nicht. Es war für mich so totale Horror und eine Qual. Ach. Hast du den Freund gemocht? Ja, schon. Also es war jetzt nicht so, dass ich den nicht gemocht habe. Also wir haben uns zwar... Okay, die letzten anderthalb Jahre gab es auch viel Streit, aber es war eigentlich von Anfang an fast so, dass es... für mich total der Horror war. Ich meine, es war der erste Freund, ich hatte keine Erfahrung und er war relativ unsensibel auch gewesen und hat mich mit vielen Sachen einfach überfahren und es war so zum Schluss dann echt ziemlich hart für mich gewesen. Das verstehe ich nicht, dass ihr so früh euch verlobt habt. Ja, das verstehe ich eigentlich auch nicht. Im Nachhinein nicht mehr? Im Nachhinein nicht mehr, nee. Ist dir denn grundsätzlich Sexualität etwas, was dir nicht so sehr angenehm ist oder was dir nicht so nahe ist? Also ich weiß nicht, wie ich jetzt im Moment damit umgehen könnte. Ich hatte zwar nachdem schon mal wieder einen Freund für 4 Wochen und hatte denen das auch erzählt, dass ich so Probleme damit hatte und dass er also damit rechnen muss, dass wenn er mich berührt irgendwie, dass ich einen Schreianfall kriege oder was auch immer. Und der war also dann doch sehr sensibel und ist auf mich eingegangen und hat immer gesagt, wenn du nicht willst, dann sag mir Bescheid und was du nicht magst, sag mir Bescheid, das mache ich dann nicht. Und dann hatte ich schon so ein bisschen die Panik verloren. Hast du irgendwann früher vielleicht als Kind oder als Jugendliche eine schlechte Erfahrung gemacht im Punkto Sexualität? Also als eins kann ich mich noch erinnern, da war ich so erste oder zweite Klasse und da hat mich mal ein Junge gezwungen, also ihn zu küssen oder so. Also das ist, was mir im Gedächtnis hängen geblieben ist, was ich aber nicht wollte. Also Schlimmeres ist nicht passiert? Nein, schlimmer nicht. Also nicht, dass ich das wüsste. Also das Einzige, was ich weiß, vielleicht kommt es daher mit, keine Ahnung. Also ist auch die Erziehung so. Also über Sex wurde in meiner Familie eigentlich nie geredet. Also streng moralisch erzogen worden? Ja. Ja. Wie ist es so, du gestattest die indiskrete Frage in puncto Onanie, machst du das normal oder ist es auch ein Problem? Ich? Nein. Machst du es auch nicht? Nein. Ja. Also ist auch ein Problem schon, ja. Ja. Also ich konnte auch nie über Sex reden, also das Wort Sex allein schon in den Mund zu nehmen, fiel mir vor einem Jahr noch total schwer. Umso erstaunlicher finde ich es, dass du dann hier anrufst und das auch dann so offen erzählst. Ist ja schon verrückt. Ja, ist verrückt, aber meine Freunde haben mich auch für verrückt erklärt. Ja, du machst das und das kann doch nicht sein, wenn dir das einer erzählt hat und so. Kann ich daraus interpretieren, dass du schon in dieser Richtung oder in diesem Bereich deines Lebens etwas verändern möchtest? Ja, auf alle Fälle. Also ich habe als erstes habe ich da mit einer Freundin drüber gesprochen. Mhm. Die war auch total blatt. Also die saß, als ich das sagte, die wusste ja auch, dass ich verlobt war und die guckte mich an. Das kann nicht sein. Du warst doch verlobt. Du warst mit dem 3 Jahre lang in einer Wohnung und so weiter. Und die wollte es erst am Anfang gar nicht glauben. Ja. Jeder, dem ich das so dann sagte, so nach und nach, also es hat sich dann so ergeben, dass ich das erst nahen Freunden erzählt habe und so weiter. Und im Moment ist es für mich also nicht mal so das Problem, das zu sagen. Also ich finde es per se erstmal überhaupt nichts Dramatisches, mit 23 noch Jungfrau zu sein. Das ist völlig in Ordnung auch. Nur ist es nicht völlig in Ordnung, glaube ich, wenn man so ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität hat, wie du es zu haben scheinst. Ja. Deswegen könnte ich, wünsche ich mir sehr, dass du bald einen Jungen triffst, einen Mann triffst, der sehr behutsam mit dir umgeht und das gemeinsam zusammen mit dir auch anfängt, von ganz unten zu erleben. Ja, das hoffe ich auch. Dass du dann auch so die Bereitschaft hast, dich da auch zu öffnen und dich darauf einzulassen. Ja. Damit du dann auch Spaß endlich dran findest. Das ist ja so toll, das ist eine schöne Sache. Ja, das sagt mir jeder, wenn ich dann immer sage, ach nee, muss nicht sein oder und so. Wobei du natürlich auch im Bereich Onanie selbst anfangen kannst mit dir. Dass du dich und deinen Körper erstmal lieben und genießen lernst auch. Dass du einen Orgasmus dir selbst beibringst und den auch wirklich dann genießt. Ich finde, das wäre der allererste Schritt auch. Ja, wäre. Denn nur wer sich selbst annimmt und richtig liebt, kann das auch anderen geben. Ne? Ja, klar, aber es ist nicht so einfach. Also ja. Für mich nicht. Ich würde gerne dir vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin, die heute Abend hier ist, mit der Petra, so auch von Frau zu Frau, da ein paar Worte sprechen würdest. Ja, okay. Ja, bleibst du am Telefon? Ja, mach ich. Alles Gute, Heike. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Gerlinde, 27. Ja, hallo. Hallo, Gerlinde. Also bei mir geht's um Wohnungssuche. Oh je, ein leidiges Thema. Ja, sehr leidig. Also es ist, dazu muss ich vielleicht ein bisschen erst was erzählen von mir. Und zwar, ja. Also ich lebe in München und habe Musik studiert. Aha. Also bin Sängerin sozusagen, habe Gesang studiert und auch erst Klavier. Und klassischen Gesang. Ja, genau, klassischen Gesang und arbeite auch in dem Beruf. Ja, wo arbeitest du? Ja, unterschiedlich. Also Konzerte und ich habe Schüler und also es läuft irgendwie, manchmal wundere ich mich selbst, aber es läuft ganz gut. Also freiberufliche Sängerin. Richtig, ja. Eben auch mit Schülern und so. Ja. Und jetzt kommt noch was dazu. Ich sehe nichts. Also ich bin blind. Du bist blind, ja. Ja, genau. Ja. Und ich meine, also Wohnungssuche, jetzt kommt das Thema, weswegen ich eigentlich anrufe. Mhm. Ich suche mit einer Freundin zusammen. Mhm. Und die sieht auch schlecht. Ich habe bisher immer mit sehenden Leuten gewohnt, also in WGs und so, und da war das nie ein Thema irgendwie. Und diese Freundin, das ist eine sehr, sehr, sehr gute und enge Freundin und wir mögen uns unglaublich gern und wir haben jetzt einfach beschlossen, wir ziehen zusammen, weil wir uns so gern mögen und einfach hat sich einfach so die Idee ergeben. Mhm. Und wir suchen jetzt so seit, ja, 6, 7, 8 Wochen. Mhm. Und ein ganz interessantes Thema, also weswegen ich jetzt überhaupt hier anrufe, ist, also was ich erlebt habe vorgestern, das also muss echt an die Öffentlichkeit. Und zwar, also das war so, wir haben eine Wohnung angeschaut, die uns auf Anhieb super gefallen hat. Und der Typ am Telefon, also der Vormieter, der auszieht, das ist ein Ehepaar, die haben sozusagen freie Hand bekommen vom Vermieter, dass sie sich die Leute selber aussuchen können, die einziehen. Also sie können sich selbst entscheiden. Und wir waren da dort am Montagabend und haben die Wohnung angeschaut und wir haben gesagt, das ist es, gell? Das ist die Wohnung und so. Und Gerlinde, kleine Zwischenfrage. Ja? Du sagst so ganz selbstverständlich, wir haben die Wohnung angeschaut. Ja, wir sind da hingegangen. Nein. Du kannst sie ja nicht anschauen. Ich bin halt rumgegangen und habe alles angelangt und genau, das wollte ich wissen. Wie machst du dir so eine Wohnung dann, wenn du sie nicht anschauen kannst? Also, begreiflich. Ja, also ich gehe halt durch die Räume und fasse alles an und zum Beispiel, was weiß ich habe halt das Parkett angefasst und die Fliesen und dann das Bad zum Beispiel, das war so ein total schönes Bad, das war so mit Holzverkleidung, weißt du, wie in der Sauna, so. Ja. Also super schön. Und klar, ich gehe halt rum und dann, Atmosphäre ist auch total wichtig. Ja. Also ich glaube, mir ist jetzt nicht so wichtig, ob viel Licht reinkommt, aber wenn zum Beispiel ein Raum sehr dunkel ist, das spüre ich sehr wohl. Also das spürst du? Ja, sehr. Mhm. Wie spürst du das? Du bist du ganz erblindet? Jetzt schon. Früher habe ich noch was gesehen, aber jetzt sehe ich also kein Licht mehr. Was nimmst du denn wahr? Ist es alles dunkel um dich herum oder grau oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, dunkel, ja, vielleicht also wie Nebel, weil ich habe grauen Star und also das vielleicht, also ich stelle mir das, ja, es ist so wie Nebel, wie ganz dichter Nebel. Aber du kannst schon zwischen ganz grellem Sonnenlicht und dunkler Nacht unterscheiden noch? Ja, klar. Das schon. Es ist ganz andere. Klar. Ja, das schon. Das war jetzt ein Exkurs, damit wir das mal verstehen. Ja. Ihr habt euch die Wohnung angeschaut und die hat euch sehr gut gefallen. Es ist ja auch so, dass meine Freundin zum Beispiel, die sieht noch eigentlich ja, ganz gut. Ja, die hat so dir dann auch ein bisschen erzählt. Haben. Ach, also eigentlich mache ich mir da schon selber mein Bild, weißt du. Also okay, jetzt gut, aber zu den... Jetzt aber eigentlich das Eigentliche. Mhm. Oh Gott. Dann hätten wir sozusagen eigentlich den Mietvertrag schon unterschreiben können. Aha. Also es war so, dass die gesagt haben, ja, sie würden uns sozusagen als Nachmieter vorschlagen. Mhm. Und der hat auch schon einen Mietvertrag dagelassen, der Vermieter, dass die Leute eben unterschreiben können. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, wir nehmen die Wohnung, aber wir wollen es bei Tag nochmal anschauen. Ja. Also weil Gabi wollte auch gucken, wie viel Licht reinfällt und so. Und wir wollten einfach so die Atmosphäre am Tag nochmal testen. Ne? Und wir wollten uns auch noch was anderes angucken und so weiter und so fort. Und Dann war das eigentlich ganz fest ausgemacht, dass wir die Wohnung kriegen. So habe ich das zumindest verstanden. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich da nicht täusche. Mhm. Dann war ausgemacht, dass ich am nächsten Tag nochmal anrufe, so als Zwischenbilanz, was der Vermieter gesagt hat und wann der Vermieter Zeit hat und so. Und dann habe ich angerufen und ich war mir völlig sicher, das klappt, ne? Weil die hatten uns das einfach zugesagt. Ja. Und dann, ja, druckst er so rum und man hat schon gemerkt, es ist ihm sehr unangenehm. Und er meint so, ja, das wird nix. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, das weiß er nicht. Irgendwie hat er wohl schon einen anderen. Und der Eigentümer. Ja, der Eigentümer. Mhm. Und er versteht das jetzt auch nicht, weil da war niemand da. Und und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne die Nummer vom Vermieter haben, möchte mit ihm sprechen. Und dann hat der Typ, der da noch drin wohnt, hat gemeint, ja, ich muss später wieder anrufen. Und dann habe ich nochmal später angerufen. Das hat sich dann bis zum Abend hingezogen, immer wieder mit anrufen. Hast du ihn erwischt dann? Ich habe dann seine Frau erwischt, also nicht die Frau des jetzigen Mieters. Ja. Ja, also was war denn die letztendlich wirkliche Begründung? Dass wir sehbehindert sind. Bitte? Dass wir sehbehindert sind. Haben die das so gesagt? Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte bitte gerne jetzt die Nummer des Vermieters haben. Mhm. Und dann hat sie gesagt, er will kein Gespräch. Also sie hat die Nummer nicht weitergeben dürfen. Und das finde ich eine solche Schweinerei. Also du vermutest das? Er hat es euch nicht klar ins Gesicht gesagt? Ja. Ich kann nur mich darauf berufen, was ich von diesem von diesem Ehepaar weiß. Mhm. Und sie hat mit ihm gesprochen, wenn die... Ach so, und die vermuten das? Oder die wissen nein, das? Nein, nein, nein. Die vermuten das nicht, sondern dieser Vermieter hat mit ihr gesprochen. Und ist ihr gesagt? Und ihr gesagt. Mhm. Ich meine, wenn sie mich jetzt anlügen würde, dann könnte ich das, ich kann es nicht, aber ich glaube das nicht. Die waren sehr sympathisch und eigentlich auch sehr offen. Und, hast du denn früher solche Dinge auch schon erlebt? Also, ich meine, mit Wohnung, ich habe bisher halt immer irgendwie, also im Studentenwohnheim oder in WGs gelebt und da waren immer, also mit Sehenden, da fiel das, glaube ich, nicht so auf. Oder kann es sein, ich frage jetzt mal, dass die irgendwie davor zurückgeschreckt sind, dass du Sängerin bist und die Angst haben, dass es zu laut ist? Das ist es nämlich meistens, deswegen kriegen wir ja auch bisher überhaupt keine Wohnung, weil das meistens ist also mit Gesang, es gibt kein Nät und so, gell, und dann irgendwie... Aber hier war die Begründung, dass... Da wäre es gegangen, da hat er sogar, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der hatte vorher schon gesagt, mit Musik wäre es kein Problem und ich soll nur mit den Nachbarn sprechen, weil die ein kleines Kind haben. Und also das ist jetzt ein super klarer Fall von Diskriminierung von Behinderten. Ich habe das gestern Abend eben Freunden erzählt und der eine hat gleich gemeint, das muss in die Zeitung und dann habe ich mir überlegt, jetzt rufe ich bei Domian an. Also du hast es hier erzählt, das finde ich auch sehr richtig und wir können das nur noch verbinden mit einem klaren Appell oder mit der klaren Bitte an Hausbesitzer, Eigentümer, diese Sache doch nur wirklich anders zu sehen. Ja, das ist eine Schweinerei. Ich meine, wir sind völlig fit und also zum Natürlich, Teil, wenn ich mir überlege, wie wir uns den Arsch aufreißen, um alles auf die Reihe zu kriegen. Ja. Und das macht ja auch Spaß und das ist zum Teil natürlich auch schon schwierig. Aber wenn dann sowas kommt, weißt du, bist du machtlos. Da wirst du behandelt wie ein Aussätziger und das finde ich so unverschämt. Weil also Gerlinde, wir haben das jetzt in die Öffentlichkeit gesendet. Ja. Und ich kann euch nur die Daumen drücken und alle wahrscheinlich, die jetzt auch zuschauen und zuhören, dass ihr schnell bald in München eine schöne Wohnung findet. Ja. Was ist euer Traumstadtviertel in München? Wo wollt ihr gerne? Was mir sehr gut gefällt, also das war eben in Thalkirchen, das ist am Flaucher halt direkt, weil das ist halt an der Isar und so und Heidhausen und so, naja, ich meine, es gibt schon sehr schöne Wohnviertel. Also wir wünschen euch eine Wohnung in einem sehr schönen Wohnviertel. Oh, danke. Gerlinde, alles Gute, toi, toi, toi. Tschüss. Danke. Ciao. Jasmin, 35 Jahre, hallo. Ja, hallo. Jasmin. Ja, mein Thema ist Abtreibung. Abtreibung. Mhm. Hast du abgetrieben? Ja. Wann? Also einmal vor 15 Jahren und einmal gerade letzte Woche. Warum? Ja, ich habe zwei Kinder mit, also das erste Mal, das war einfach, weil ich zu jung war und weil es auch mit dem Mann nicht ging. Es hatte, also das war damals eben so aus den Gründen. Mhm. Und jetzt habe ich zwei Kinder und ich war jetzt eben zum... ja, wieder schwanger geworden und dann bin ich aber mittlerweile mit meinem Mann auch so ziemlich auseinander und... Und du bist nicht von ihm schwanger geworden? Doch. Doch? Mhm. Ja, auch von ihm noch, obwohl das alles sehr kippelig ist und... Verhütet ihr nicht? Jasmin, irgendwas klingt da im Hintergrund. Hast du den Fernseher? Nee, den hat er... Bitte, oder Radio ganz, ganz runterschalten. Verhütet ihr nicht? Jein. Also an und für sich schon. Ich meine, es ist... Dadurch, dass es im Moment sowieso so alles ein bisschen auf Trennung hinausläuft und so. Hat man das vernachlässigt und dann ist es passiert. Selten. Und an und für sich benutzen wir Kondome und es, Ja, der Arzt meinte, naja, Kondom ist halt auch nicht das Sicherste, obwohl ich das eigentlich immer dachte, dass das und, ziemlich sicher ist. Und habt ihr es denn nicht, also nicht immer benutzt? Doch. Doch. Und trotzdem ist es passiert. So, und dann war für dich von Anfang an klar, dass du abtreiben würdest wollen? Ja, also in dieser Situation und ja, das wollte ich nicht. Das war so von Anfang an klar. Ja. Und auch so mit diesen ganzen zwiespältigen Gefühlen, die ich ihm gegenüber habe. Und dann noch ein drittes Kind in diese Situation, das wollte ich nicht. Du hast das bestimmt nicht mal so mal nebenher gemacht. Und das ist für dich ein Thema, sonst hättest du hier nicht angerufen. Ja. Inwieweit ist es für dich jetzt auch, nachdem es passiert ist, das zweite Mal, wirklich ein bewegendes Thema? Also es ist so, dass ich die ganze Zeit, seitdem das passiert ist, eigentlich ständig nur noch daran denke, ob das... Also ich bin zum Beispiel nach Hause gekommen die ersten zwei Tage und habe mir gedacht, naja, vielleicht hat es nicht geklappt, vielleicht hat der Arzt sich vertan dabei. Also sowas völlig Absurdes, was an für sich gar nicht passieren kann. Aber die Hoffnung hattest du, dass das Kind noch da ist? Ja, obwohl du bei der Abtreibung warst? Bitte? Obwohl du abgetrieben hattest? Ja. Mhm. Und ja, und ich habe es mir halt immer vorgestellt, wie es wäre. Und ich habe zum Beispiel nach der Abtreibung habe ich angefangen, mir Namen zu überlegen, wie ich das nennen würde, wenn es ein Mädchen wäre und wie ich nennen würde, wenn es ein Junge wäre. Waren diesmal die Gefühle anders als beim ersten Mal? Weiß ich nicht, das ist schon so lange her. Also ich meine, insofern schon anders, weil ich inzwischen zwei Kinder habe und weil ich mir viel klarer darüber bin, was das für eine Verantwortung ist, Kinder zu haben. Ja. In welcher Woche warst du? Fünfte, sechste. Ja. Aber es gab in der Phase, als du merktest, dass du schwanger bist, bis zu der Entscheidung, gab es kein Überlegen in die Richtung, dass du es vielleicht doch haben wolltest. Das nicht. Es war dir ziemlich klar, dass du es nicht haben wolltest. Ja, obwohl diese Überlegung gab es schon. Also ich habe sofort natürlich alles in die Wege geleitet, um das eben abzutreiben. Mhm. Aber die ganze Zeit habe ich dann doch, also es kamen schon immer so Gedanken, und was wäre wenn und wie ginge das? Und also der Grund ist, dass die Beziehung kaputt ist, dass du zwei Kinder hast und dass du im Prinzip kein drittes Kind haben möchtest im Moment. Mhm. Wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen, kann das sein? Ja, sicher. Oh, ja. Das auch und für Ungewissheit und Abhängigkeit, in die man dann automatisch mit einem kleinen Kind wiederkommt. Mhm. Und aber es sind Schuldgefühle da und ein schlechtes Gewissen? Nee, es sind auch gar nicht mal Schuldgefühle. Es ist eher so eine Art Traurigkeit. Ja. Das ist ja irgendwie mein Kind. Und ja. Also das ist vielleicht auch was anders, was jetzt dieses Mal eben ganz anders war. Dass ich mich eben auch sehr schwanger gefühlt habe, weil ich das eben auch schon zweimal kannte. Also ich habe die ganzen Veränderungen in meinem Körper schon gespürt. Meine Brust hat sich verändert und mein ganzer Körper war irgendwie ganz anders. Und ich habe einfach, obwohl das nur noch so klein war, von meinem ganzen Körper gespürt, dass es da ist. Und es ist irgendwie so eine ganz große Traurigkeit, dass ich denke, es hat sich so schön da eingekuschelt und jetzt ist es weg. Das ist ein Verlust, der jetzt in irgendeiner Weise und wahrscheinlich eine ganze Weile dauert, dass der überwunden werden. Das ist wie ein Tod für einen Menschen. Ja, und ich wollte es auch mal ansprechen, weil es wird auch so viel ja drüber gesprochen. Jetzt so gesetzmäßig, 218 und so, und Schutz des ungeborenen Lebens und sowas. Und ich finde, es wird viel zu wenig darüber gesprochen, wie schwer so eine Entscheidung ist. Und was das für eine Belastung für eine Frau ist, und es kommt immer so raus, als ob das was ganz Leichtfertiges ist. Und als das, was du jetzt beschreibst, und dein Fall unterstreicht das ja auch nochmal, dass keine Frau das leichtfertig macht, oder ganz wenige Frauen, wahrscheinlich nur die meisten, es weiß Gott, nicht leichtfertig machen. Und dass das eine sehr gewichtige Entscheidung ist. Und dass man unter Umständen dann auch noch lange damit zu tun hat, wenn man sich entschieden hat, jetzt in deinem Falle zur Abtreibung. Das ist fast wie eine Trauerarbeit, ne, die du ja leisten musst. Also ich habe mich auch so die Tage, wo ich das eben wusste, also bis zu dem Termin von der Abtreibung hin, das habe ich auch so als Abschied gesehen. Und ich habe immer gedacht, ja gut, jetzt haben wir eben noch 4 Tage zusammen. Ja, und jeden Morgen habe ich vorm Spiegel gestanden und irgendwo so in mir drin auch mit dem Kind geredet und sagte... Das ist ja schon dramatisch, was du da beschreibst. Jetzt versetz dich mal in die Lage, du würdest nochmal schwanger. Was dann? wahrscheinlich würde ich es nächstes Mal behalten. Also weil ich auch jetzt so festgestellt habe, dass irgendwo so dieser Wunsch nach dem Kind auch doch irgendwo noch in mir vorhanden ist und dass ich das unheimlich gern hätte eigentlich. Aber in einer anderen Situation. Ja. Also wenn die äußeren Umstände auch stimmen. Und wenn man das nicht will, dass man halt wirklich versucht, die optimale Verhütungsmethode zu wählen. Liebe Jasmin, ich wünsche dir dabei viel, viel Kraft und alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. Markus, 23. Hallo Jürgen. Hallo Markus. Das mit der Jasmin, das passt ja fast gerade wunderschön zu meinem Thema. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Adoption. Ja. Und da kann ich ja jetzt gerade, weil ich von der Jasmin gehört habe, von Glück sagen, dass meine leibliche Mutter mich nicht abgetrieben hat, sondern zur Adoption freigegeben hat. Sonst könnten wir jetzt nicht miteinander reden. Mhm. Und das ist folgendermaßen, also ich habe vor ein paar Monaten meine leibliche Mutter kennengelernt, sprich auch meinen Halbbruder und ihren jetzigen Partner. Ja. Und ja, okay, mal davon abgesehen, dass es nicht unbedingt das war, was ich mir... Wolltest du sie kennenlernen? Ich habe in der Stadt Pforzheim, da bin ich geboren worden, beim Ordnungsamt nachgefragt, aufgrund, ja, wurde eine Art Adresse wegen meiner leiblichen Mutter und so. Und die haben mir die dann zugesandt, die Adresse. Und dann habe ich sie kennengelernt, was nicht unbedingt das war, was ich mir vorgestellt hatte, wie sie denn sein könnte und so, aber ist nicht unbedingt ein primäres Thema jetzt. Also primär ist eher das, also vor kurzem habe ich ihr, weil es gerade auch so auf Weihnachten zugeht und so, mal wieder einen Brief geschrieben. Und sie danach gefragt, wer denn jetzt mein leiblicher Vater sei. Ja. Was ich dann, muss ich sagen, ehrlich ein bisschen mich ärgerlich gemacht hat, ist auch dann gewesen, dass sie dann nach wie vor auch da, wo ich damals, wo sie mich zur Adoption freigegeben hat, da hat sie das auch gemeint, da hat sie gemeint, sie würde den Namen meines Vaters nicht sagen. Und jetzt, wo ich sie angeschrieben habe, sagt sie zu mir, sie wüsste ihn nicht. Und du glaubst dir das nicht? Ja, wenn sie bei der Adoption sagt, sie gibt den Namen nicht an. Dann hat sie damit nicht gesagt, dass sie den Namen nicht kennt. Hast du sie auf diesen Widerspruch aufmerksam gemacht? Da ich zu dem Zeitpunkt, wo sie mich angerufen hat, war mein Anrufbeantworter an. Da war ich bei meiner Freundin, so konnte ich das durch einen Anrufbeantworter erfahren. Und da hat sie dann unter anderem gemeint, dass es ihr auch so schlecht geht zur Zeit und dass ich sie doch besuchen sollte und so. Und mehr oder weniger beiläufig hat sie dann gemeint, ja, es wäre doch auch besser für mich, wenn ich das nicht wissen würde und so. Und sie würde ihm nur den Kragen umdrehen, weil es anscheinend so ein Faschingsscherz gewesen ist damals, die Geschichte mit ihm und ihr. Und also weiß es doch. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist halt das, was mich dann auch ein bisschen nervt an der ganzen Geschichte. Ja, ja. Weil ich ja auch ohne Geschwister quasi aufgewachsen bin. Also du hast natürlich ein legitimes Interesse daran, denn zu wissen, wer dein Vater ist. Ja, sicher. Und das macht das jetzt wütend, dass die Mutter da bunkert und es dir nicht sagt. Ich glaube aber trotzdem, dass du da noch nicht aufgeben solltest. Ne? Das war jetzt eine Information auf deinem Anrufbeantworter. Fahr zu der Frau und bearbeite die. Da würde ich drauf bestehen an deiner Stelle, wenn du das gerne möchtest. Ja, okay, ich meine, ich habe das auch gemerkt, wo ich sie getroffen habe zum Beispiel. Da haben wir uns in Stuttgart mal an so einem neutralen Ort getroffen, am Bahnhof haben wir uns getroffen, sind mal aus Essen gegangen und so. Und habe ich gemerkt irgendwie, ja, ich glaube nicht, dass sie der Typ Mensch ist. Ich will jetzt hier niemanden irgendwie niedermachen und so, aber der das intelligenzmäßig rüberbringen könnte. Zum Beispiel, ich schätze eher so ein, dass sie eher so ein Mensch ist, die aus dem Bauch raus handelt. Und wenn ich da jetzt, ich habe es auch schon gemerkt, wo ich auch mal gefragt habe, wenn ich da jetzt weitermachen würde und fragen würde, ja, kannst du mir das bitte sagen? Sie hat auf dem Anrufbeantworter auch vermerkt, das kann ich ihr glauben oder nicht. Sie wüsste es nicht. Und ich meine, da sie leider Gottes die einzigste Person anscheinend ist, die weiß, wer das war. Ja. Weiß ich nicht, ob das gerade was mit Intelligenzquotienten zu tun hat. Ja, mit dem Ding halt umzugehen, meine ich. Weißt du, ja, klar, sicher. Ja klar, du kannst es natürlich versuchen, vielleicht auch massiv versuchen oder penetrant versuchen, wenn sie endlos bunkert und mauert, kannst du es ja nicht aus ihr rausschlagen. Ne? Ja klar. Irgendwann, aber ich würde da schon noch ein bisschen weiter bohren jetzt, ne, und dranbleiben, sofern du richtig daran interessiert bist. Bist du, ne? Ja sicher, ich meine, ich bin auch aus dem Grund daran interessiert, weil wenn man ohne Geschwister aufwächst, ich meine, mein Halbbruder, den einen habe ich ja kennengelernt. Und laut Aussage von meiner Mutter war der Typ damals schon verheiratet. Quasi, da sind bestimmt noch mehr Geschwister von mir. Und ich meine, selbst wenn der Vater ein Riesen, in Anführungszeichen, Arschloch ist. Möchtest du dieses Riesen-Arschloch mal kennenlernen? Wenn er es ist, die Kinder können nichts dafür nehmen. Ja. Also Markus, ich würde da wirklich erstmal schön penetrant auch am Ball bleiben. Und wenn es denn nun überhaupt nicht geht, dann, ja, dann muss man erstmal sehen, erstmal abwarten. Aber besucht die Frau, fahr zu der, rede mit der darüber. Ich meine, ich weiß nicht, kennst du dich damit aus? Wenn zum Beispiel die, also meine Mutter das partout nicht rausdrücken will, ich meine, mir fallen jetzt gerade auf Anhieb nicht unbedingt so viele Möglichkeiten ein, wo ich das oder wie ich das in Erfahrung bringen kann. Weiß ich auch nicht genau. Würde ich mich an einen Rechtsberater wenden. Ah. Da gibt es ja auch, wenn du nicht so viel Knete hast, gibt es ja auch so kostenlose Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Mhm. Würde ich mich auch mal schlau machen, wie das ist, ob man da auf irgendwelchem Weg da noch irgendwie Druck vielleicht sogar ausüben könnte, weiß ich nicht. Weil ich glaube, Recht, also mein Recht wäre es wahrscheinlich, ja. Ja. Also Markus, ich wünsche dir viel Glück dabei. Okay, danke. Ihn zu finden. Tschüss. Jo, ciao. Ciao. Michael, 21. Ja, hallo Jürgen, mein Thema ist Ecstasy. Ecstasy. Und zwar habe ich bis Anfang des Jahres ungefähr jedes Wochenende Ecstasy genommen. Wie viel? Bei mir lief das darauf hinaus höchstens 3 Pillen, würde ich sagen. Pro Nacht oder pro Wochenende? Pro Nacht, pro Wochenende. Pro Nacht, pro Wochenende. Sag ich mal, ja. Ja, ist schon reichlich viel, ne? Wenn man andere Leute hört, denke ich nicht gerade viel. Die Wirkung einer Pille hält, kann man sagen, 7 Stunden, 8 Stunden? Ungefähr. Ungefähr. Und du hast sie dann... 5 und 7 Stunden. Hast du sie dann also in dreifacher Dosis genommen oder hast du die hintereinander genommen, als die Wirkungen dann so nachließen? Ja, ich würde sagen, so ein Abstand von circa 4 Stunden ungefähr. Ja, dann warst du 12 Stunden voll drauf. Genau. Ja, ich habe den Konsum dann irgendwann eingeschränkt. Wie lange hast du es gemacht? Wie viele Jahre? Wenn man Jahre sagen ungefähr kann. Ungefähr 1,5 Jahre. Ja. So, dann hast du den Konsum eingestellt. Eingestellt, eingeschränkt. Also ich bin im Moment so circa alle 2 bis 3 Monate mal vorkommt. Dann sind die Dosen aber so eine halbe Pille, eine vielleicht. Und warum hast du den Konsum eingeschränkt? Ja, einerseits deshalb, dadurch, dass ein paar Bekannte von mir gedealt hatten und dann irgendwann erwischt wurden. Mhm. Und dann hat man halt gesehen, wozu das im Endeffekt führen kann. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe nie gedealt oder so, aber klar, wenn man dann 3 oder 4 Pillen hat, könnte man rein theoretisch auch dafür belangt werden. Ne? Ja. Oder man kommt vielleicht in Versuchung, es irgendwann zu machen. Ne? Genau. Denke ich auch. Und gab es noch einen Grund? Und andererseits würde ich auch sagen, ja, man merkt es nach einer Zeit, dass man in einer Woche halt depressiver ist. Mhm. Also es gibt schon eine klare Nebenwirkung oder Nebennachwirkung. Genau, ne? Nachwirkung würde ich sagen, ja, ich habe mich mit der ganzen Materie, also ich bin nicht irgendjemand, der irgendwas schluckt, um es einfach nur auszuprobieren. Mhm. Ich habe mich auch eingehender mit der Sache beschäftigt, Bücher darüber gelesen. Du kannst mal viel lesen über Ecstasy, man weiß aber nie, was drin ist. Hast du nicht Angst gehabt, dass da irgendwelche Rattengifte oder weiß ich was für ein Mist eingemischt war? Sicherlich, also man könnte da Angst haben. Wie gesagt, ich habe dir erzählt, ein paar Bekannte von mir waren Dealer und ich denke mal, man wusste dann immer so ungefähr zumindest, wie die Sachen wirkten. Ne? Also es war dann schon so eine, es ist eine Vertrauenssache, es ist eine Vertrauenssache. In einem Milieu, wo eigentlich Vertrauen überhaupt nicht... Gar kein Begriff ist, ne, kann man eigentlich sagen, in dem ganzen Dealer-Milieu. Ja, gut, ich würde jetzt nicht auf Dealer, also es ist halt bei Ecstasy nicht die klassische Sache, ja, ja. Dealer, sondern es ist auf irgendwelchen Partys, es sind irgendwo Freunde, ne? Klar, aber die haben das nur auch wieder irgendwo her, ne? Klar. Du fährst den Konsum runter? Ich habe den Konsum im Ganzen. Ist es dir schwer gefallen? Überhaupt nicht, muss ich dazu. Kannst du exzessiv ausgehen, tanzen? Ja, klar. Und dich gut fühlen in Diskotheken oder bei irgendwelchen Partys ohne das Zeug? Genau. Das geht. Das geht. Weil ich immer wieder höre von Leuten, die das lange konsumiert haben, dass sie sagen, ich kann gar nicht mehr richtig mich gehen lassen in der Disco. Ich find's tot langweilig. Bei dir ist es anders. Bei vielen Leuten ist mir auch so aufgefallen. Und ich muss sagen, das ist bei den meisten Leuten so, halt, die das übertrieben haben irgendwo. Mm. So sehe ich das immer. So 6, ich sag mal, die unter 6 Pillen lief dann am Abend nichts. Mhm. Und das ging dann hoch am Wochenende bis zu 15. Ja, Wahnsinn. Habe ich im Nachhinein auch erst erfahren von Bekannten. Ja, es ist wahnsinnig, was für eine Nebenwirkung das haben kann auf die Dauer. Was für Gehirnschäden da entstehen können und so etwas. Sicherlich kann. Aber ich muss sagen, die diese netten Kampagnen, die die Bundesregierung rausbringt, wie keine Macht den Drogen. Ich denke, das hilft einfach nicht, um die Sache irgendwo in den Griff zu bekommen. Ich denke, Aufklärung, statt halt so dumme Sprüche zu lassen, wie keine Macht den Drogen, ist viel wichtiger. So wie das eben, ja, in Hannover zum Beispiel machen die Drops so, man konnte sich da Pillen testen lassen eine Zeit lang. Es wurde dann eingeschränkt, ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist halt. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich den Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, gut. Aus rein gesundheitstechnischen Gründen gibt es da überhaupt nichts anderes, glaube ich, zu sagen. Und auf die Dauer, denke ich, lebst du so besser. Sicherlich, auf, klar. Auf jeden Fall. Mein Lieber, du wolltest noch was sagen? Ja, ich meine, das Problem halt bei der ganzen Sache ist halt, dass die Leute nicht genug aufgeklärt werden. Es kommen immer nur Sprüche, ja, Gehirnschäden hier und da. Ich muss sagen, Gott sei Dank vielleicht, ich habe keinerlei Neben... Ja, ja, kannst du gar nicht sagen. Nee, also kannst du nicht sagen. A, bist du nicht repräsentativ? Ja, sicher. B, gibt es mittlerweile genügend Fälle schon, bis zu Todesfällen durch Ecstasy. Und es gibt eben keine wissenschaftlichen Langzeitstudien. Und die kann man im Moment auch gar nicht anfertigen, weil in fast in jeder Pille was anderes drin ist. Das ist ja das Schlimme. Wenn du die Dinger in der Apotheke kaufen könntest und man wüsste laut Arzneimittelgesetz genau, was drin ist, dann kann man damit auch verantwortungsvoller und bewusster vielleicht umgehen. Sicherlich. Aber so besteht eben die riesengroße Gefahr, dass du dir wirklich übelste Schäden ranholst. Mein Lieber, fahr es noch weiter runter. Alles Gute. Okay, tschüss, na, du Michael. Musst deine Pause machen. Muss ich meine Pause machen? Siehst du? Ja, halt. Mein Publikum denkt mit, so mag ich das. Okay. Tschüss. Ciao. In der Tat, ich muss eine Pause machen. Hier ist 1Live, Domian, Talkradio vom WDR aus Köln, zu hören im Radio bei 1Live und zu sehen im WDR Fernsehen heute Nacht offenes Talkradio für alle eure Themen, also über was habt ihr Lust zu reden, mit mir zu reden. 0130 29 11, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Und auch noch eine Information in eigener Sache. Diese Woche ist die letzte Talkradio-Woche vor der Weihnachtspause. Innerhalb der Weihnachtspause allerdings gibt es im WDR Fernsehen 6 Domian-Abend-Talkshows. Und die erste wird sein nächste Woche Samstag am 21. Dezember um 22 Uhr im WDR Fernsehen. Heute reden wir aber noch, morgen reden wir noch und Freitagnacht auch noch. Und jetzt bin ich gespannt auf Ramon. Ramon 22, hallo. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja, also mein Thema ist, Rache ist süß. Deine Redaktion war etwas schockiert, nachdem ich erzählt habe, was ich da so für Sachen so treibe. Also es sind nur Ausnahmefälle, also nicht, dass jetzt alle denken, ich mache das jeden Tag oder so. Es ging um Folgendes, ich habe da so eine sehr gute Freundin, die also bei mir ein- und ausgeht. Ja. Und die wurde kurzfristig von ihrem Freund verlassen. Die waren 5 Jahre zusammen und dann sagte er einen Tag bevor mit seiner neuen Freundin in den Urlaub flog, dass es eben Schluss ist. Also sie wusste von der neuen Freundin überhaupt nichts, war dann total aufgelöst und kam dann zu mir in Tränen und sagte, was können wir machen, dass wir es dem Mitkerl heimzahlen können. Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, dann sage ich, ja, was magst du denn überhaupt nicht bei ihm in der Wohnung, sagt sie, sein Teppich. Na, haben wir unter diesem Teppich, haben wir dann ganz dünn Plastikfolie ausgelegt, haben in diesem Teppich, das war so ganz fein gewebter, haben wir dann Grässesamen gestreut. Grässesamen? Kresse Samen, ja. Kresse. Ja. Und sind dann mit der Spritzpistole, also mit dem Blumensprüher jeden Tag in die Wohnung und haben diese Dinger dann eben angesprüht. Und er war dann eben 3 Wochen Tunesien. Als er dann nach Hause kam, war dann eben der Teppich so richtig schön hoch mit Kresse bedeckt. Wir haben dann zum praktisch zur Heimkehr haben wir dann frisches Brot gekauft, Butter gekauft, 2 Sektgläser natürlich, für die neue Freundin auch 1 und haben dann einen Zettel auf dem Tisch, so guten Appetit. Und das war dann so eins von unseren Sachen, die wir zu treiben. Also der wuchs dann aus dem Teppich? Klasse. Ja, also so 3 Wochen hat er Zeit. Also ein richtiger krasser Teppich quasi, ja, also ganz grün alles. Es war also ein kleiner Läufer, ich weiß nicht, vielleicht 1 Meter auf 2 Meter oder so, also nicht großes, aber... Ja. Es reichte dann schon. Als erstes kam dann, als er nach Hause kam, der Anruf bei mir an. Also nicht erst bei ihr in der neuen Wohnung, sondern erst mal bei mir, weil er mich im Verdacht hatte. Aber ich habe dann, ich wusste von nichts. Ich so, ich? Nö. War ich nicht. Und hat das rausgekriegt, wer es war? Nee, er denkt immer noch, es war sie allein. Also, Rache ist süß. Du denkst dir solche Sachen aus. Was, ja, was denn noch? Wir hatten einmal eine Geburtstagsfeier, auch von einem Freund von uns, also Freund in Anführungsstrichen, und der wollte dann eben diese besagte Freundin und mich nicht einladen, weil wir meistens dann eben immer so im Mittelpunkt stehen von der Feier, wir machen immer gute Stimmung und es war halt eben sein Geburtstag und da wollte er eher im Mittelpunkt stehen und dann hieß es, also es gibt keine Feier, er feiert nur im kleinen Kreis und von einem Bekannten von uns, der also immer zu uns hält, mussten wir dann erfahren, dass die Feier dann doch stattfindet. Sind dann eben auf diese Feier nicht hingegangen, sondern haben unseren Bekannten da engagiert, haben uns in der Apotheke Laxoperal besorgt, das sind so Abführtropfen, und die kamen dann immer so 2 Tropfen in den Trink, 2 Tropfen in den Trink von ihm und er verbrachte dann also den Rest seines Geburtstags auf der Toilette. Oh, wie böse. Doch, ja. Schmeckt man diese Tropfen nicht? Wenn man also es gibt verschiedene von den Tropfen, ich habe mich da schon vorher informiert. Und die sind also geschmacksneutral. Also wenn das da irgendwie, sag ich jetzt mal, in einem Whisky-Cola oder so drin ist, schmeckt das also überhaupt nicht. Also das ist ja schon sehr ausgebufft, ne? Was ihr oder was du da machst. Dennoch bewegt es sich ja im Rahmen des eher Netten, sage ich jetzt mal so, ne? Ja, gab doch. Es auch schon so richtig, also wirklich schlimme Sachen, die du dir ausgedacht hast? Rache, Feldzüge? Nö, eigentlich weniger. Aber du hast die Fähigkeit dazu. Du könntest, wenn du wolltest. Ja, es gibt ja schon noch arche Sachen, aber die sind dann wirklich nur für richtige Todfeinde gedacht, so Schallplatten in den Videorekorder und solche Sachen, also... In was für ein Rekorder? Videorekorder. In Videorekorder? Ja. Schallplatten in den Videorekorder? Ja, das reinlegen und wenn dann die Kassette eben reinkommt und dann wird halt erstmal das Band voll und das ganze Getriebe, aber das sind so Sachen, die man eigentlich nicht so machen sollte. Und auch nicht so oft machen sollte? Ja, ne. Aber du hast sie wahrscheinlich schon mal gemacht, ne? Nee, also Schallplatten. Ach, das hast du mal gemacht? Nee, um Gottes Willen. Das ist nur so die Palette der Möglichkeiten, die du schon dir ausgedacht hast. Ja, ich dachte, ich muss das jetzt irgendwann einmal sagen, weil ihr habt ja immer so viel betrogene Ehefrauen und hintergangene Ehemänner. Ja. Und da ist doch das so ein Ansporn, sich mal was Nettes zu überlegen. Aber dir macht das auch Spaß, solche Sachen dir auszuhacken, ne? Oder? Ja, schon. Ein fantasievoller Mensch. Doch, ja. Ein fantasievoller, rachesüchtiger Mensch. Naja, rachesüchtig. Nur für Leute, die es verdienen. Ja. Ist im Moment jemand im Visier? Hat dich jemand geärgert? Neulich eine Arbeitskollegin. Ja. Ich arbeite in einem Möbelhaus. Ja. Und sie ist immer nicht so sehr gut auf mich zu sprechen und ließ dann immer so ab und zu irgendwelche Bestellungen verschwinden von mir. Aha. Und dann kam Chef zu mir und sagte, ja, was ist los, wieso die Sachen nicht bestellt sind? Und das war eigentlich alles bestellt und... ich habe dann eben erfahren müssen, dass sie eben diese Bestellungen dann auf die Seite gelegt hat und das Zeug wurde also nie bestellt. Und die bekam also neulich von mir zum Geburtstag einen Blumentopf. Ja. Und in dem Blumentopf habe ich gesagt, der muss also schön warm stehen am Fenster, am besten auf Heizung, dass die schön blühen, waren Fliegenlarven in der Erde drin. Die kann man dann so kaufen, zum Zoohandel, die sind so für Terrarientiere normalerweise gedacht. Ja, und dann kommen da Würmer raus? Nee, Fliegen, kleine. Kleinchen. Nach 3-4 Tagen schlüpfen die dann aus und dann hatte sie den Schreibtisch eben voll belagert mit Fliegen. Also wir haben jetzt alle Anregungen bekommen, falls wir mal jemanden strafen wollen. Ja, doch. Von dem Ramon. Danke für deine Okay, schönen Abend noch. Ciao. Markus, noch ein Markus heute, 22. Richtig, grüß dich. Hallo Domian. Na? Ja, Schallplatten im Videorekorder, klasse. Hast du auch schon mal gemacht sowas? Ja, was ich noch nicht gekommen ist, ja. Da muss man schon so eine Veranlagung für haben, ne, für solche Sachen. Ja, brauche ich jetzt eine Art Kreativität oder so. Ja, ne? das ist die Schadenfreude auch, ne? Ja. Schon faszinierend. Markus, ja, dein Thema. Ich möchte mit dir über meine Traumfrau reden. Mann, es gibt eine Traumfrau. Ja, eine totale Traumfrau. Aber du kommst nicht an sie ran. Nee, leider nicht, weil sie ist sehr bekannt und sehr berühmt. Sehr berühmt? Ja, es ist Tori Amos. Tobi Imus? Wenn ihr da mal was sagt. Muss ich die kennen? Eine Schauspielerin wahrscheinlich. Nein, sie macht Musik. Nee, die kenne ich nicht. Nee, sie spielt Klavier. Aha. Es ist sehr, sehr schwer, sie einzuordnen, was sie so musikalisch macht. Also sie ist selten da independent. Ja. Und, ja, wie gesagt, ihr Klavierspiel fasziniert mich halt total. Beschreibt die Frau. Sie ist etwa 1,60, 1,65 groß, ja. Sie ist auch zierlich. Sie ist nicht die unbedingte Traumtyp, den man hat, auch von der Figur nicht. Blond? Sie hat lange rote Haare. Lange rote Haare. Lange rote Locken. Ah, und wahnsinnig strahlend blaue, ausdrucksvolle Augen. Aha. Ja, und so wie man ganz... Wie alt ungefähr? Oh, ich schätze mal so um die 30 muss sie sein. Ja. Ja, also diese Frau bewunderst du. Ja, total. Das ist deine Traumfrau. Ja, absolut. Und du gehst in jedes Konzert. Sie macht sich leider etwas rar. Wo lebt sie? In Deutschland? Nein, sie kommt aus Amerika. Ach, das auch noch. Sie macht sich so ein bisschen rar aus dem ganzen Medienwirrwarr. Mhm. Und dadurch kennen auch so wenig Leute eigentlich die Frau. Ja, wollte zu einem Konzert. Hier in Hamburg hat sie dieses Jahr eins gegeben, aber... Da bin ich leider an keine Karte mehr rangekommen. Also du hast sie noch nie persönlich getroffen? Nein, irgendwo. Nein. Das ist eine große Schwärmerei, so wie andere für Take That schwärmen. Schwärmst du für, sag den Namen nochmal? Tori Amos. Ja. Kann man das so vergleichen? Ja, ja. Aber die Musik ist auch der Wahnsinn. Also sie schafft auch mit total wenig Mitteln, eine unwahrscheinlich ausdrucksstarke Musik rüberzubringen. Das ist also übrigens ganz, ganz selten, dass Männer in der Art für Popstars oder für weibliche Popstars schwärmen. Ja. Sonst ist es immer umgekehrt. Auch in der Sendung habe ich immer nur Mädels, die für männliche Popstars schwärmen. Ja, es war mir wirklich so ein Bedürfnis, das mal anzurufen. Ja. Weil die meisten Männer haben ja wirklich, na, ich sag mal, Pamela Anderson oder irgendwas. Ja gut, das sind so diese plumpen Sex-Geschichten. Ja, weiß ich nicht. Wenn man nach Traumtyp gefragt wird, das heißt eigentlich Traumtyp. Ne? Das ist so eine tierische Figur oder so. Wäre es denn bei dir auch so, könntest du dir vorstellen, dass du in Ohnmacht fällst, wenn du in einem Konzert vorne stündest und sie tritt auf? Von Tori Amos? Ja. Ja, doch. Ich weiß nicht. Also könnte schon sein, dass mich das DRK dann rausziehen müsste. Jetzt im Ernst, ist das jetzt eine sehr, ich sag mal, sehr ausgeprägte Schwärmerei oder geht das schon ein bisschen weiter? Nein. Also ich glaube, aus diesem Alter weiß ich nicht, ob man da auf dem Alter rauskommen könnte. Aber 22 gibt es so Sachen noch. Nee, also bei mir nicht. Also sie ist auch nicht der Typ, wo man also in Ekstase fällt, wenn man sie sieht. Ja. Also in ihren Konzerten geht es gesittelt zu. Ja. Es gibt nur Sitzplätze, sie tritt also auch in Philharmonien auf und so. Wir machen jetzt hier Bombenwerbung für diese Frau. Ja. Bist du irgendwie doch vielleicht geschäftlich mit ihr verbunden? Nee, absolut nicht. Überhaupt nicht. Hast du eine Freundin? Ich habe keine Freundin, nein. Nee. Gab es denn schon mal eine Freundin, während du auch für diese Frau geschwärmt hast? Ich weiß nicht, ob es prägend dafür ist. Meine erste Freundin, die ich hatte, die hatte rote Haare. Ja, vielleicht liegt es daran. Möglich. Ja, vielleicht. Ne? Wann ist der nächste Auftrittstermin von ihr in Deutschland? Weißt du nicht. Man hört auch sehr, sehr wenig von ihr und ist auch ein Riesenposter, habe ich von ihr noch gar nichts gesehen, auch aber ein Fanartikel, das hängt natürlich bei mir beim Bild. Man hört echt total wenig von ihr und sie hat also dies dann ein Album rausgebracht, aber dann war sie in Deutschland auf Tour mit 6 Konzerten. Ja. Also wir hoffen alle inständig, dass du sie zumindest einmal mal siehst. Oh ja, also bisher kriege ich nur vom Video. Und einmal die Hand schütteln kannst. Ich würde sie wirklich, doch. Und die Hand dann mindestens 4 Wochen nicht waschen. Ah, 4 Jahre. Oder so. Markus. Domian, ich habe noch mal eine Frage an dich, wenn ich schnell darf. Du machst ja nun jede Nacht fast diese Sendung. Mhm. Hattest du noch nie das Bedürfnis, da wir vorhin auch über Abführmittel sprachen, dass du mal auf Toilette bist? Eine sehr schöne Frage. Wollte ich dich mal fragen. Stell dir mal vor, du isst kurz vor der Sendung unheimlich scharfes Gulasch. Ja, furchtbar. Und du kriegst dann Durchfall. Ja, das ist... Hättest du ein Problem damit, aus der Sendung zu laufen? Beschwöre es bitte nicht. Nee. Weil diese Sache habe ich mir auch schon überlegt, was machst du, wenn... Ich gehe immer vorher pinkeln, ne? Das ist kann man ja ein bisschen prophylaktisch machen. Vor der Pause. Nee, vorher, bevor die Sendung losgeht, ne? Ach so, ja. Aber wenn es während der Sendung irgendwie eine Magen, wenn man Magen verdorben hat oder so, ich weiß nicht, was ich mache. Dann müsste ich euch zumuten, dass ihr hier so lange wartet auf mich. Ich weiß es nicht. Weil ich überleg mal, wie würdest du reagieren oder so? Oder? Ja, ich müsste dann irgendwas unternehmen. Wir machen eine kurze Musikpause und dann schluckst du da weg. Kurze Musikpause, ich gehe mal aufs Klo und tschüss. Ja, wo du, dass du pünktlich um 2 dann wieder da bist und die Absage machst. Lieber Markus. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Peter, 44. Ja, hallo. Ja. Erstmal ganz kurz zu mir 2 Sätze und dann komme ich zu meiner Geschichte. Ja. Ich bin also 44, wohne in Flensburg. Ja. Und meine letzte Beziehung ist seit 1990 zu Ende. Die hat 12 Jahre gedauert. Und mein Freund war Bi und hat inzwischen geheiratet. Also so weit, so gut. Ja. Danach hatte ich eigentlich auch kein Bedürfnis mehr, was Neues anzufangen. Mhm. Jetzt im Sommer hatten wir ja so mehrere Stadtfeste und da bin ich angepackert worden von einem und das war dann mir so ein Bratkartoffelverhältnis. Ein Bratkartoffelverhältnis? Ja, das nennt man so hier oben, das ist so ein, auch man trifft sich mal, wenn man Lust hat, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ach so. Ne? Also und, so eine kleine, unverbindliche Affäre. Ja, sowas. Aber ja. Mit Sex? Ja, klar. Und das war ja auch sehr schön. Und ein paar Wochen, nachdem diese Beziehung sozusagen angefangen hatte, lernte ich noch jemanden kennen. Ja. Und das war im Prinzip dasselbe in Grün. Nochmal also auch sowas halb Unverbindliches. Ja. Und das konnte man ja auch gut unter einen Hut bringen. Bratkartoffeln so. Zu Bratkartoffeln. Dieses Bratkartoffelverhältnis, ja. Genau. So, nun sind sie aber, die beiden Herren, auf mich zugekommen und erwarten mir. Beide haben jetzt praktisch mit 2 Tagen Unterschied denselben Vorschlag gemacht, mit denen zusammenzuziehen und eine feste Beziehung also einzugehen und dieses Bratkartoffelverhältnis zu beenden. Halt, also die wollen, dass ihr zu dritt zusammenlebt, oder wie? Nein, die wissen voneinander nicht. Ach, die wissen jetzt voneinander. Jeder will jetzt mit dir zusammenziehen und jeder will mit dir eine Beziehung beginnen. Das ist genau richtig, ja. Du fühlst dich, eine feste Beziehung. Und du fühlst dich geschmeichelt, aber ich möchtest... Ich fühle mich natürlich aber einmalig geschmeichelt. Aber möchtest mit keinem... Ich sitze zwischen 2 Stühlen, weil ich mich natürlich auch nicht entscheiden kann. Ja, oder weil sitzt du... Beide haben ihre großen Vorzüge. Ja. Und wenig Negatives. Kann es denn sein, dass das eigentlich keiner von beiden der letztendlich Richtige ist? Eigentlich ist jeder auf seine Art könnte der Richtige sein. Das ist ja mein Problem. Wenn ich nur entscheiden könnte, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ja, Peter, jetzt müsste ich mal mir jeden einzelnen von den Jungs vorknöpfen, um dir hinterher zu sagen, wer der Bessere ist. Ja, das könntest du gerne machen. Du musst einfach nur raufkommen. Wäre nicht das Thema. Nein, das ist wirklich ein Problem. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das hat mit Münze werfen nichts zu tun oder sonst irgendwas. Ja, deswegen meinte ich gerade wirklich ganz im Ernst. Vielleicht ist wirklich keiner von beiden der Richtige. Weil sonst wäre die Entscheidung, wäre das klarer. Vielleicht sind beide wirklich gut geeignet für Bratkartoffelverhältnisse, aber keiner geeignet für eine richtig enge Beziehung mit Zusammenleben und allem drum und dran. Könnte ja sein. Weil sonst wäre man nicht so zögerlich. Das besser ist das ich. Für mich muss ich sagen, gehen beide in Frage. Ja, und wie wär's denn mit einer Dreierbeziehung? Wir sind jetzt mal ganz unkonventionell und denken mal in diese Richtung. Ich bin ja beichten und ich bin ja so feige. Ja, aber noch ist es ja nicht so schlimm. Du hast ja noch keinem das Ja-Wort gegeben. Da hast du ja auch eine gewisse Freiheit. Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich habe eigentlich beiden zu verstehen gegeben, dass ich nicht abgeneigt werde. Oh, da hast du dich aber schon reingeritten. Ja, ich hab mich schon ein bisschen reingeritten. Ja. Obwohl ich mir immer noch ein kleines Hintertürchen eigentlich auch offen gelassen habe, denke ich mir zumindest. Ganz schön berechnet. Dass die beiden das so begriffen haben. Ja, du musst jetzt irgendwie bald handeln, ne? So, du kannst das ja nicht so weiter. Ja. Die sind beide auf Wohnungssuche, verstehst du? Ja, und wenn du beiden sagst, dass du eigentlich nur erstmal eine nähere Beziehung haben möchtest, aber keine richtige Beziehung und dass du mit keinem von beiden zusammenziehen möchtest, wie wär's damit? Ja. Dann würde das wahrscheinlich so weiterlaufen wie bisher, aber irgendwann müsste ich ja sowieso mal eine Entscheidung. Ja, musst du. Das ist bloß ich habe keinen, der mir mal so einen Rat gibt oder mir auch mal einen Schlag in den Nacken geben würde und sagen, so, jetzt musst du mal mit beiden reden mit Köppen machen. Peter, ich kann dir natürlich nicht sagen, welche der bessere ist. Ich kann dir nur sagen, was die saubere Methode ist. Ne? Die saubere Methode ist, was ich immer gerne sage in solchen Angelegenheiten, Karten auf den Tisch. Ne? Mhm. Da läufst du natürlich Gefahr, dass die beide laufen gehen, ne? Und sauer sind. Ja, das ist die Gefahr, die ich natürlich auch, und da habe ich natürlich Angst vor, dass ich dann ohne was da sitze. Also und mit der Ehrlichkeit fährt man am besten und letztendlich intensivsten. Du hast vollkommen recht, das ist für mich, dass ich das nicht einsehe. Nur diesen Mut zu finden, diesen Anlauf, weißt du? Ich ermutige dich jetzt dazu. Ja, ermutige dich. Tu es, Peter, tu es, in deinem Sinne, damit dein Leben klar und glücklich wird. Nur Mut, Spaß. Junge. Tschüss, okay. Peter. Und den, der über ist, soll ich dir den schicken? Wen, was? Der überbleibt, soll ich dir den runterschicken? Ja, schick erstmal ein Foto von ihm. Okay, kann ich vielleicht sogar machen. Okay, ciao. Wünsch dir was, ciao. Okay.